Glücklich sein heißt, den Herrn zu kennen, leben als Christ, wie wir uns nennen, Christus in Wort und Tat bekennen, glücklich sein nur im Herrn. Glücklich sein heißt, ganz neu geboren, Christus hat mich für sich erkoren. Glücklich sein heißt, nicht mehr verloren, glücklich sein nur im Herrn. Welch Freude ist neu, Zufriedenheit selbst im Schmerz. Hier mein Geheimnis, lass Jesus in dein Herz. Glücklich sein heißt, mir ist vergeben, stehe nun ganz in neuem Leben. Droben ist mir ein Heim gegeben, glücklich sein nur im Herrn.